Ja, was willst du machen? Wir kommen. Ich meine, es ist einfach der Hip-Hop und so weiter, meine ganzen Elemente. Ja, ja. Hey. Alter. Hi. Mann, Alter, Dings! Leute! Ja. Mann, guck mal, Dings, wir! Ja, was? Wir, das Game! Das Game, wo? Welches Game? Da draußen, Mann! Ach, das Game!